irgendetwas Gewaltiges. Irgendein schlüpfriger Körper drückt sich dagegen. Aber es wird mich nicht finden. Oh Gott, was ist das für eine... diese Hand. Oh, zum Fenster, zum Fenster!